Lilo. Wir alle Menschen ohne Seele kaufen Dinge ohne Seele, kaufen Plastik. Jan Delay hat es schon immer gewusst und nun will die EU-Kommission nachziehen und einige Einweg-Plastikprodukte verbieten. Plastikbesteck, Teller und Strohhalme sollen dann der Vergangenheit angehören. Was zunächst klingt wie der Maßnahmenkatalog einer Initiative gegen spontane Grillpartys, soll noch vor der Europawahl 2019 Wirklichkeit werden, wenn es nach EU-Kommissionsvizepräsidenten Frans Timmermans geht. Ein längst überfälliger Schritt oder bloße Symbolpolitik ohne realen Einfluss? Schauen wir uns mal die Auswirkungen von unserem Plastikgebrauch an. 28,5 Millionen Tonnen Plastikmüll produzieren die EU-Länder im Jahr. Davon geht einiges ins Wasser und verschmutzt die Umwelt, wird teilweise von Fischen aufgenommen und durch die Nahrungsaufnahme landet das Ganze teilweise auch wieder bei uns. Vermutlich kennen viele von euch die Bilder von Schildkröten, die in Dosenverpackungen gefangen sind. Schon ein eher trauriger Anblick und erst vor kurzem ist an der spanischen Küste ein Wal gestrandet, der fast 30 Kilogramm Plastik verschluckt hat und daran gestorben ist. Es lässt sich feststellen, dass Plastik und Meeresbewohner wohl nicht die besten Freunde werden und anfangen in absehbarer Zeit in Symbiose zu leben. Schlechte Aussichten für Bikini Bottom und Co. Denn laut dem Umweltbundesamt bleibt Plastikmüll bis zu 450 Jahren im Meer, solange er nicht herausgefischt oder auf andere Art beseitigt wird. Wenn man demnach weitermacht wie bisher, ist im Meer bald anteilmäßig mehr Plastik vorhanden als im Legoland. Eine Folge hiervon ist, dass schon heute riesige Plastikansammlungen im Meer umherschwimmen, die teilweise inselartig rumtreiben und eine Fläche einnehmen, die um ein Vielfaches größer ist als Deutschland und eine Müllkonzentration bietet, die man sonst nur aus Neapel kennt. Deswegen lässt sich vielleicht auch nachvollziehen, dass einigen das geplante Verbot nicht weit genug geht oder dass man dieses Verbot für überflüssig hält, weil es eben an der realen Umweltsituation nichts ändert und einem nur den Strohhalmspaß auf Cocktailpartys oder auf Grillabenden ruiniert. Ist es also unlogisch, Plastikbesteck zu verbieten, aber Äpfel und anderes Obst weiter in einzelnen Plastik einschweißen zu lassen, oder muss man einfach irgendwo anfangen? Unter Palmen ist Plastik. Warum ist es überhaupt so schwierig, etwas an den aktuellen Zuständen zu ändern, obwohl sich wohl die meisten Menschen einig darüber sind, dass es tendenziell besser wäre, wenn ein Wal nicht daran stirbt, 30 Kilogramm Legosteine gegessen zu haben? Es sind sich wohl auch die meisten Menschen einig darüber, dass der angesprochene Wal tendenziell eher andere Formen von Plastik verschluckt hat und nicht wirklich 30 Kilogramm Legosteine, wie Bleilo hier gesagt hat. Aber gut. Warum kann es schwer sein, trotz weitreichender Einigkeit bei dem Problem zu einer Lösung zu kommen? Die Spieltheorie liefert hier mit der Tragik der Allmende einen möglichen Erklärungsansatz. Tragik der Allmende, Tragödie des Allgemeinguts, Allmende-Klemme oder Allmende-Problematik bezeichnet ein sozialwissenschaftliches und evolutionstheoretisches Modell, nach dem frei verfügbare, aber begrenzte Ressourcen nicht effizient genutzt werden und durch Übernutzung bedroht sind, was auch die Nutzer selbst bedroht. Die Ozeane als globale Mülldeponie sind hier das Allgemeingut, was in diesem Fall durch die Plastikproduktion übernutzt wird. Die Denkweise, wenn ich meinen Müll dort nicht ablade, machen es halt die anderen, liegt nahe. Und wenn man sich die Zahlen nochmal vor Augen führt, ist diese Sichtweise wohl zu einem Großteil auch berechtigt. Wenn allerdings nie irgendwer einlenkt, besteht die reelle Gefahr, dass die Lage der Weltmeere sich immer weiter verschlechtert, bis alle einen entscheidenden Nachteil von der Verschmutzung haben. Die Maßnahmen der EU-Kommission können also höchstens ein allererster Schritt sein, um dem entgegenzuwirken. Dass das Ganze endet wie in Ruanda, wo man für das Schmuggeln einer Plastiktüte bis zu 12 Monate Gefängnisstrafe bekommen kann, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Selbst eine Plastiksteuer hält Umweltministerin Schulze für unpraktikabel und sagt dazu: Eine Plastiksteuer steht nicht in dem Vorschlag. Die wäre mit vielen Mitgliedsländern ohnehin nicht zu machen. Ich halte nichts von einer pauschalen Steuer auf Kunststoff. Wir wollen mehr Windkraftanlagen. Da ist viel Kunststoff drin. Warum sollten wir den besteuern? Wir müssen das Verhalten verändern. Wir müssen verändern, wie mit Kunststoff umgegangen wird. Und deswegen da ansetzen, dass man Plastik recycelt, nutzt, wiederverwertet und nicht pauschal verdammt. Die Möglichkeit, eine Steuerausnahme für Windkraftanlagen einzuführen, wird hier außer Acht gelassen. Dabei wäre eine Steuer meiner Meinung nach ein ansonsten relativ effizientes Mittel, um die angegebenen Ziele von Schulze umzusetzen. Nämlich das Nutzverhalten zu ändern oder zu fördern, dass Konsumenten eher zu plastiklosen Alternativen wie zum Beispiel Roggenstrohhalm greifen und so weiter. Die Steuereinnahmen könnten in Umweltschutz fließen und würden für einen bewussteren Umgang mit Kunststoff sorgen. Und Leute könnten nach wie vor ihren Plastikbesteckspaß haben, wenn ihnen das den Aufpreis wert ist. Epic Win. Oder nicht? Epic Win. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Team Roggenstrohhalm oder Team Plastikstrohhalm? Unnötige EU-Bürokratie, guter Schritt, Umweltschutz jetzt oder nach uns die Sinnflut? Mich interessiert auf jeden Fall, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Bis dahin, esst keine 30 Kilogramm Lego-Steine und bleibt logisch. No.